Ich habe darüber lange nachgedacht und die Antwort, die mir so gekommen ist, war die Veranstaltung heute. Ja, ist schwierig. Also es ist halt, denke ich, einfach, also ich würde eigentlich auch sagen, in Teufelskreisläufe, die sind eigentlich, also ich würde dafür plädieren, sie weniger zu durchbrechen, indem man versucht, also Steine in dieses Rad reinzuwerfen und irgendwie versucht, das Rad zu stoppen, sondern neue positive Kreisläufe zu schaffen und neue Austauschformen, neue Formen des sozialen Miteinanders zu schaffen und da eher dieses Utopische und eben nicht das Dystopische, wie davor geschildert wurde, eben hervorzuheben. Und das wäre, also das fehlt mir sehr häufig, gerade in unserer Generation. Ja, ich finde es spannend. Mir kam gerade so ein bisschen der Gedanke, dass ich auf der einen Seite diese auch, also eben diese Systemkritik, die du gerade auch angesprochen hast, sehr wichtig finde und glaube, dass das ein wichtiger Bestandteil sein muss. Aber es gibt, glaube ich, auch so eine individuelle Ebene, in der wir sozusagen ja auch aus dem Moment heraus eine Entscheidung treffen können, ob wir jetzt gerade unsere Zeit damit verbringen wollen, eben solchen Plattformen unsere Aufmerksamkeit zu schenken oder ob wir auf die Straße hinausgehen und Menschen Liebe schenken, sage ich mal. Also das ist ja auch irgendwo eine phänomenologische und aus dem Moment heraus auch eine Entscheidung sein kann. Ja. Also du meinst die Blüten, also du meinst sozusagen auch die Digitalisierung als Symptom einfach der Art der Umgang damit als... Ja, ja. Dass es eben dafür nicht gemacht ist. Ja. Ja, und da ist auch der öffentliche Diskurs sehr spannend, weil das eigentlich, also es wird, ich habe manchmal das Gefühl, dass die, also dass diese Euphorie, die, also diese, das mit Digitalisierung, also ist in den Nachrichten, das ist ja eigentlich immer so, ja, wir müssen alles digitalisieren, Bildung und so weiter, alles digitalisieren, dass das auch irgendwo so eine Art von, also wie wir es jetzt auch schon beschrieben haben, mit dem Pessimismus, mit diesem, dass es auch irgendwo so ein Rettungsanker des Kapitalismus ist, zu sagen, wir haben da jetzt noch unsere so Zukunftsvision, die aber eigentlich, also... Also für mich hat das... Nein, wir wollen auch das Restaurant digital, also Präsenz zu machen. Ja, ja. Also hast du irgendwann gar nicht mehr die Bar. Ich finde es spannend, was du mit dem Zwingen gesagt hast. Und ich denke also, dass man auch, ich habe mit Künstlerinnen und Künstlern auch schon gesprochen, die meinten sozusagen, also man wird eigentlich auch, also Kunst ist ja nicht zwingend nur Selbstdarstellung, aber wenn man erfolgreich sein möchte, gerade als Künstler oder Künstlerin in unserer aktuellen Zeit, dann ist man eigentlich zu dieser digitalen Selbstdarstellung gezwungen. Und ich finde aber gerade in diesem, was diesen Zwang angeht, ich habe oft diesen Zwang verspürt oder das Gefühl gehabt, ich werde irgendwie hinter dem Bildschirm gezwungen. Und ich finde gerade in dem Aspekt dieses Aktivismusfeld sehr, sehr spannend, weil es eben noch unerforschtes Terrain ist und die Werbung nochmal, also gerne. Also ja, hier ist noch. Ich würde eben sagen, also dass es also auch ja einfach durch Industrialisierung oder auch durch die Art, wie unsere Gesellschaft funktioniert, und darin sehe ich eigentlich auch eine Chance, gerade von diesen digitalen Technologien, weil es könnte, also aktuell ist es alles sehr gehetzt und eigentlich könnte es das genaue Gegenteil sein. Also es könnte machen, dass wir einfach durch diese Automatisierung weniger Lohnarbeit errichten müssten und dadurch dann eigentlich mehr Zeit eben für diese analoge Achtsamkeit, wie ich es nennen würde, die wir auch wirklich dann hervorheben, die wir vielleicht davor gar nicht wirklich irgendwo hervorgehoben haben. Also ich würde auch sagen, es wird immer so, Digitalisierungskritik wird immer irgendwo als ewig gestrig oder als rückwärts gewandt. Aber ich würde es eher absolut vorwärts gewandt sehen. Also ich würde es eben nicht als irgendwie sozusagen, wir müssen jetzt zurück in 1900, weiß ich nicht, sondern dass es eben, ja. Kein Smartphone. Ja, vielleicht auch kein Smartphone. Kein Twitter, nichts. Ja, ja. Wir sind Datensparer. Ja. Ich glaube, der Böhmermann hat mal gebannt wird anstatt Herrn Facebook. Ja, ich meine, es gibt natürlich dann auch irgendwie so Alternative oder so Signal oder sowas, oder wo man halt dann irgendwie so, ja, also, ja. Ja, oder überhaupt im Ministerium schreiben oder so. Absolut, würde ich mich vollkommen anschließen. Ja, vielleicht noch jetzt ein, zwei, aber dann müssen wir auch weiter. Ja, ich wollte sagen, sowas wird man vielleicht auch in der Ohren schlug. Ja. Ja, wenn noch eine Mitteilung ist, aber sonst würde ich jetzt, ja. Ja, noch nicht. Ich glaube, du hast dich gemeldet, oder? Ja. Also ich finde das total wichtig, die Frage auch. Ja. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Sache. Ich glaube, da muss zwingend auch im Digitalen viel verändern. Da stimme ich absolut zu. Ich glaube trotzdem, dass es nur, wenn ich das so zeitmäßig und auch phänomenologisch betrachten würde, dass die Zeit, die wir hinter dem Bildschirm verbringen, trotzdem einfach nicht das Entscheidende unseres Lebens, oder zumindest würde ich das jetzt ganz individuell für mich betrachten, dass ich das nicht möchte. Also ich möchte die Welt nicht über so viel Zeit, also hinter einem viereckigen Bildschirm, also das sozusagen als mein Medium der Empfindung zur Welt sozusagen sehen. Aber ich gebe auf jeden Fall recht, dieses Werkzeug, es hat unheimliche Chancen und wir müssen das anders nutzen. Und jetzt letzter Beitrag, also dazu. Ja. Da muss man ja noch dazu sagen, das ist ja nicht die individuelle Sache. Viele Lohnabhängigen hatten ja die Wahl, ja, das heißt... Also ich finde es wirklich unheimlich cool, wie hier alle diskutieren. Ich würde nur nochmal die Beiträge, gerade auch von den Privatpersonen, der Beitrag von Anne sind wirklich, also nochmal auch Leon Schlussbeitrag, wirklich tolle Beiträge, die ich sehe gerade, der Akku geht auch, genau, die ich, also wirklich nochmal die Aufmerksamkeit auch darauf heben. Ich glaube, wir haben jetzt alle lange und also viele Beiträge schon gehabt, aber die Beiträge, die jetzt kommen, werden auch nochmal sehr emotional, vielleicht weniger theoretisch und ist sicher wirklich sehr lohnenswert und auch großer Mut, den die Beteiligten jetzt an den Tag legen oder was ich zumindest, deswegen jetzt vielen Dank und ich würde jetzt das Wort an die Anne übergeben, eine Frau, die wirklich seit Jahren in Tübingen schon aktiv ist und im Frauenverband und in vielerlei Hinsicht und die sich jetzt auch sehr viele Gedanken dazu gemacht hat, die das Thema, glaube ich, auch selbst sehr beschäftigt. Und ich freue mich sehr auf den Beitrag von Anne. Einen Applaus für Anne und jetzt das Mikrofon.